Saunen, saunen, saunen, nackt tun wir uns trauen, zeigen unsere Schwängen, wie sie sind. Leg ein Handtuch drunter, sonst rutscht der Schwängel runter. Und das kann ganz unangenehm sein. Doch ich hab's zu vergessen, das tut sich nun rächen. Mein Schwengel hängt nun in der Spalte drin. Zieh raus, halt's Maul, schneid's ab, es hackt, steh auf, du Schelm, er klemmt, schmier ein, gib ihn, reiß ab, du Sack, er klemmt und der nächste Aufguss kommt. Aufguss in der Sauna wird immer gern gesehen. Da läuft der Schweiß mir runter durch die Kimme bis zu den Zehen. Aufguss in der Sauna brennt heiß und unerbärmlich auf der Haut und in den Augen. Doch ich kann nicht raus. Aufguss in der Sauna, Aufguss und die Tür zu. Aufguss in der Sauna, ich bin eingesperrt. Jetzt sitz ich hier im Stillen und keiner sagt einen Ton. Ich klopfe an die Scheibe, doch ernt ich nur Hohn. Der Saunator ist gegangen und hat mich eingesperrt.